Akratisch und akribisch. Einseitig, aber unparteiisch. Der libertäre Podcast. Der ernste und satirische Monatsrückblick vom anarchistischen Radio Berlin. Hallo und willkommen zum libertären Podcast mit dem Rückblick auf den Juli. Wir haben wieder eine Stunde zum Hören für euch zusammengebastelt und hoffen, dass sie euch gefällt. Gerne könnt ihr uns kontaktieren mit Vorschlägen, Kritik oder anderen Anliegen. Unsere E-Mail-Adresse ist aradio-berlin@riseup.net. Unser Twitter-Account lautet @aradio_berlin und unseren Blog mit mehr Veröffentlichungen findet ihr unter aradio.blogsport.de. So, zu Anfang gibt es ein paar ausgewählte News aus dem letzten Monat. Dann wenden wir uns unserem Fokusthema zu. Daran wird es um Brasilien gehen. Wir haben versucht zu verstehen, was da in der letzten Zeit vor sich gegangen ist und möchten unser Ergebnis mit euch teilen. Weiterhin haben wir noch ein Interview zum Los geht's Camp. Und natürlich fehlt nicht, was nicht fehlen darf. Wo herrscht Anarchie? Auch diesen Monat haben wir Antworten auf diese Frage in der deutschen Presselandschaft gefunden. Und wir haben wieder ein Beispiel für Solidarität im Alltag für euch bereit. Zum Abschluss haben wir noch einen etwas ausgiebigeren Linktipp. Und zwar hören wir ein Interview, das von unseren Freunden von The Final Straw geführt wurde, zu einer besonders spannenden Website. Starten wir mit unserer kleinen Auswahl an News aus dem letzten Monat. Wie wohl die meisten von uns mitverfolgt haben, war da dieser G20-Gipfel in Hamburg. Prügelkorps und Gewaltdebatten. Wir haben uns dagegen entschieden, da jetzt nochmal was draufzulegen. Dabei hatten wir aber für die Bad News-Folge diesen Monat auf Englisch einen Beitrag produziert. Wer also daran Interesse hat, findet das Audio gewohnt auf unserem Blog. Sonst wollen wir erwähnen, dass laut ihrer Website davon auszugehen ist, dass in den nächsten Tagen eine Durchsuchung der Roten Flora ansteht. An diesem Tag X soll am gleichen Abend um 20 Uhr eine Vollversammlung stattfinden. Mehr Infos unter rote-flora.de. Yo, hier ist Rap-Polk von Schlagzahn aus Berlin. Johnny Mauser und Captain Gibbs haben uns erzählt, gegen die Rote Flora in Hamburg wird mobil gemacht und es wird von einer Räumung gelabert und so weiter. Haltet zusammen, Leute, und das wird nicht passieren. Das hier geht raus an die, die uns unsere Stadt wegnehmen wollen. Von der Flora kriegt ihr nix, höchstens Dritte ins Gesicht, denn ihr habt euch verschätzt. Denn ganz egal, ob es um die Flora geht oder um die Köpi oder um all die Menschen, die in Hamburg, Berlin oder weltweit nicht in das Konzept einer schicken und reichen Stadt passen. Wir bleiben alle, verdammt, wir bleiben alle. Ja, in den passenden Song Flora bleibt, den Johnny Mauser schon vor 7 Jahren veröffentlicht hatte, hören wir gleich nochmal rein. Erst nochmal zurück zu den News, denn sonst empfehlen wir euch zu dem Thema, neben unserem Beitrag in den Bad News des Julis, noch 2 andere Podcasts. Einmal die Sendung vom Anarchistischen Hörfunk aus Dresden und den Lauschpod Nummer 53. Links hierfür findet ihr im Blogpost zu diesem Monatsrückblick. Bleiben wir bei schlechten Nachrichten und gehen von Hamburg nach Berlin. Hier wollen wir erwähnen, dass jetzt am Bahnhof Südkreuz ein Modellprojekt der sogenannten intelligenten Videoüberwachung gestartet hat. Die Videokameras hier sollen zu einer biometrischen Gesichtserkennung in der Lage sein und ab 2018 soll auch ein sogenannter Verhaltensscanner dazukommen. Wir empfehlen allen Reisenden, die Haltestelle nach Möglichkeit weitflächig zu umgehen. Beim Thema Überwachungsstaat gab es im letzten Monat auch die Meldung, dass ab Ende 2017 die Entschlüsselungssoftware RCIS für die Bullen einsatzbereit sein sollen. Die Remote Communications Interception Software in ihrer 2. Version kann auf Desktop-Computern, Notebooks und Smartphones eingesetzt werden und dient der Entschlüsselung von Daten, zum Beispiel von Chatprotokollen, von Messenger-Diensten wie WhatsApp oder Telegram. Schon im Juni wurde die passende Gesetzesgrundlage dafür geschaffen. Weiterhin fand am 15. Juni in Berlin, Oranienburg, eine Gedenkdemo für Erich Mühsam statt. Gute und schlechte Neuigkeiten gibt es derweil aus Griechenland. Hier ist einerseits im letzten Monat der Gefangene Tassos Theophilou freigekommen. Er war ursprünglich zu 25 Jahren Knast verurteilt worden, wovon er schon fast 5 Jahre abgesessen hatte. Es ging um bewaffneten Raubüberfall, wovon er jetzt komplett freigesprochen wurde. Leider wurde dafür aber Irana, eine Doktorandin, der keine politische Aktivität nachgesagt wurde, zu 13 Jahren Haft verurteilt.

Seither sah das Land zahlreiche Proteste, Aufstände und sogar einen Generalstreik. Rousseff wurde abgesetzt aufgrund von Korruptionsvorwürfen, die damals zwar nicht bewiesen wurden, aber für das politische Establishment ausreichten, um 13 Jahre linke Regierung vorzeitig zu beenden. Das Ganze wird auch als Staatsstreich gelesen, da mit der Amtsenthebung der Vizepräsident Michel Temer an die Macht kam. Seine Partei, die PMDB, war ehemaliger Koalitionspartner der PT und sie versteht sich als die Partei der Mitte. Seine Regierung peitscht seither mit Unterstützung der Rechten und Konservativen eine neoliberale Reform nach der nächsten durch die Institutionen. So ziemlich alle Errungenschaften der Sozialdemokratie werden da gerade zerlegt. Von ArbeitnehmerInnenrechten über Versuche, die Segregation des Bildungssystems zu verringern, Umweltschutzverordnungen oder Rechte für Frauen und indigene Gruppen. Aber auch innerhalb des herrschenden Blocks finden Machtkämpfe statt. So wird seit einigen Monaten auch an Temas Stuhl mit Korruptionsvorwürfen gesägt. Im Zuge dessen fordert die PT Neuwahlen mit der Erwartung, dass Rousseffs Vorgänger, der populäre Ex-Präsident Lula, jede Wahl gewinnen würde. Dieser wurde jetzt jedoch im vergangenen Monat auch wegen Korruption verurteilt. Da überschlagen sich Ereignisse und es wird schwierig zu beschreiben, was da eigentlich vor sich geht. Und auch wie es wohl weitergehen wird. Festhalten können wir, Korruption und politische Klasse, dass das zusammengehört, kann in Brasilien nun wirklich niemand als Klischee abtun. Die für uns aber vielleicht interessantere Frage ist, was heißt all das für die antiautoritären Bewegungen des Landes, die besonders in den letzten 4 Jahren entstanden, wuchsen und einzelne Erfolge erzielen konnten und geradezu inspirierend für manch einen auf dieser Seite des Atlantiks sind? Um genau diese Frage soll es diesen Monat in unserem Fokusthema gehen. Zuerst wollen wir es aber noch einmal versuchen, einen Überblick über die aktuelle politische Lage in Brasilien zu bekommen. Wie der Komponist und Musiker Antonio Carlos Jobim einst sagte, Brasilien ist nichts für Anfänger. Es ist ein riesiges, komplexes Land, so groß wie ganz Europa, mit unterschiedlichsten Regionen und Lebensrealitäten und einer nicht minder komplizierten Geschichte. Wir haben daher mit ein paar Leuten aus Brasilien gesprochen. Die Interviews, die zum Großteil in englischer Sprache sind, veröffentlichen wir zurzeit auf unserem Blog in einer Brasilien-Reihe zum Nachhören. In diesem Beitrag hört ihr ein paar Ausschnitte. So werden wir mit Hilfe von Elisa, Sergio, Johnny und einer Person des anarchistischen Kollektivs Faxau Ficticias zumindest grob beschreiben, wie sich Brasilien über die letzten 10, 15 Jahre entwickelt hat, um dann darauf zu kommen, wie die Situation für die horizontalen Basisbewegungen jetzt aussieht und welche Perspektiven zu erkennen sind. Zu den Stimmen, die ihr hört: Elisa ist seit der Gründung 2001 beim brasilianischen Indie-Media aktiv und lebt in Sao Paulo. Sergio hat lange Zeit als Uniprof gearbeitet und ist Teil einer anarchistischen Studiengruppe in Santos. Und Johnny macht in einem sozialen Zentrum in einer Favela in Sao Paulo mit. Das Kollektiv Faxau Ficticias, übersetzt die fiktive Fraktion, veröffentlicht Texte, Analysen und Scenes und hat erst vor kurzem etwas zu unserem gewählten Thema veröffentlicht. Den Link zur englischen Übersetzung dazu findet ihr auf unserem Blog. Wir sind seit 517 Jahren im Krieg. Einem Krieg, der weit höhere Zahlen aufweist als offizielle Kriege, in denen sich Länder befinden. Das hat nicht gestern angefangen und wird nicht morgen zu Ende sein. Aber der Kampf und der Widerstand sind am Leben. Aktuell ist es so, dass sich etwas in der Regierung geändert hat. Ein Staatsstreich, mit dem der Präsident ausgetauscht wurde. Eine Partei hat die sogenannte Arbeiterpartei rausgeworfen, welche trotz ihrer Geschichte nicht die Interessen der ArbeiterInnen vertreten hat, sondern viel stärker mit den Machtinteressen der herrschenden Fraktionen verbunden ist. Sie haben die Leute verraten und jetzt wurden sie von den Rechten rausgeworfen. Das Ergebnis ist, dass die Lebenshaltungskosten steigen, die Essenspreise, die Kosten für das Überleben. Dadurch geht es den Armen immer schlechter. Wenn die Reichen jetzt etwas Geld verlieren, kannst du dir vorstellen, wie es für die armen Leute ist, die in einer viel tieferen Position sind. Alles wird schwieriger, die Arbeitslosigkeit steigt und rechtsextreme Gruppen gewinnen an Stärke. Sie können ihre Hasspropaganda verbreiten und finden jemanden, dem sie die Schuld geben können. Immer den Ausländern, den anderen, immer schwarzen Menschen, Immigrantinnen, Geflüchteten. Denn die Ignoranz wächst auch, genauso die Entfremdung. Den Leuten werden die Augen verbunden und sie sehen nicht, was passiert. Alienation também, né? Alienation aumenta cada vez mais. So Johnny, der wie erwähnt in einem besetzten Haus und sozialen Zentrum in Villa Dalva lebt und arbeitet. Einer der Favelas der 27 Millionen EinwohnerInnen-Metropole Sao Paulo. Er beschreibt eine radikale Perspektive, welche eine Linie des Widerstands von heute bis hin zum Anfang der Kolonisierung, der Enteignung und Ermordung der indigenen Bevölkerung, dem Sklavenhandel, der Etablierung staatlicher Strukturen und dem Aufkommen des Kapitalismus auf dem südamerikanischen Kontinent zieht. Sie zeigt darauf, wie vernachlässigbar es für die ärmsten, ausgebeuteten und unterdrückten Teile der Gesellschaft ist, welche Partei in der Regierung ist und tendenziell sogar, ob es sich um ein System bürgerlicher Demokratie oder ungeschminkter Militärdiktatur handelt. Denn in beiden Erfahrungen mangelt es an Zugang zu grundlegenden Ressourcen. Das Überleben ist ein Kampf und der Staat richtet seine Gewalt besonders anhand rassistischer Linien gegenüber den schwächsten Teilen der Gesellschaft aus. In diesem System wird nicht versucht, die Widersprüche zu verdecken oder abzufedern, die die patriarchale, kapitalistische Gesellschaft hervorbringt und die auch hier auf einer ideologieweise Überlegenheit fußt. Vielmehr wird mit Polizeigewalt, Hunger und fehlender hygienischer und medizinischer Versorgung gegen sie vorgegangen, versucht, sie gewaltsam zu entfernen. Grenzen wir unseren Blick aber auf die letzten 10 Jahre ein, dann sollten wir der Genauigkeit zuliebe doch erwähnen, dass der erwähnte Ex-Präsident Lula und die PT-Regierung seit ihrer Machtübernahme 2003 durchaus etwas gegen die massivste Armut im Land getan hatte. Besonders zwei wohlfahrtsstaatliche Programme, das Foro Miserio und die Bolsa Familia, haben deutliche Effekte gehabt. Strukturelle Reformen blieben jedoch aus. Und was in 13 Jahren PT-Regierung in Brasilien auch passierte, ist das, was typisch ist für das Verhältnis zwischen linken Parteien und den Basisbewegungen, die sie an die Macht bringen, wie uns Sergio und Elisa berichten. One of the effects of the 12 years of Workers' Party. Eine Auswirkung der 12 Jahre unter der Regierung der PT war die Demobilisierung der sozialen Bewegungen. Nicht nur der Aktivität der Arbeiterklasse, sondern aller sozialen Bewegungen, wie der afro-brasilianischen Bewegung, der Bewegung der sexuellen Minderheiten, der feministischen Bewegung oder den Umweltbewegungen. Sie wurden von der Regierung kooptiert und fingen an, für die Staatsagenturen der PT zu arbeiten. Als Lula an die Macht kam, war es sehr einfach für ihn, die großen sozialen Bewegungen zu kooptieren und ihnen Arbeit innerhalb der Regierung zu geben. Damit zerstörte er die Basis der größten Bewegungen wie die der Landlosen, die MST oder die der Obdachlosen, die MTSD. Weiterhin fanden sowohl die Fußball-Weltmeisterschaft wie auch die Olympischen Spiele unter der PT-Regierung statt. Beide Großereignisse hatten desaströse Auswirkungen auf große Bevölkerungsteile, waren Motoren der Gentrifizierung, Verarmung und Enteignung sowie der Militarisierung der Polizei. Allerdings brachten auch gerade diese Ereignisse neue Formationen des Widerstands hervor. So waren es Effekte der Gentrifizierung, gepaart mit den Folgen der Kooptierung der großen sozialen Bewegungen, welche eine neue urbane Massenmobilisierung bewirkten, welche horizontal und nach dem Modell der Autonomie organisiert waren. Im Jahr 2013 brachen die autonomen sozialen Bewegungen mit der von der Regierung der Arbeiterpartei PT verordneten Stille. Dabei wandten sie Taktiken an, die von Anarchistinnen entwickelt worden waren. Autonomie, horizontale Organisation, Föderalismus, Konsens, direkte Aktion. Hintergrund dessen war der Einfluss vieler Anarchistinnen vor Ort sowie aufgrund des Erbes der sogenannten Antiglobalisierungsbewegungen der frühen 2000er Jahre. Nach den Aufständen von 2013, die sich gegen den Anstieg der Ticketpreise der städtischen Verkehrsmittel richteten, und von 2014 gegen die Fußball-Weltmeisterschaft, konnten wir ein wachsendes Interesse am Anarchismus beobachten. Das hatte es seit Jahrzehnten nicht mehr gegeben. Die autonomen Bewegungen, welche sich abseits staatlicher Institutionen, der Parteien, Gewerkschaften und der traditionellen sozialen Bewegungen organisierten, bekamen besonderen Zulauf durch Jugendliche. Der Schwarze Block wurde die berühmteste anarchistische Taktik von allen und breitete sich zum ersten Mal über das ganze Land aus. So die Analyse von Faxau Fikcisia. Wir führten mit dem Kollektiv ein E-Mail-Interview und das Ergebnis werden wir in Kürze in deutscher und englischer Sprache eingesprochen auf unserem Blog veröffentlichen. Den autonomen Bewegungen und ihrer Kritik an und ihrem Kampf gegen die Politik und Repression der PT-Regierung begegnete nun auf der anderen Seite die etablierten politischen Kräfte, welche die Regierungen seit dem Ende der Militärdiktatur 1985 gestellt hatten und die zurück an die Macht wollten. Das passierte jetzt über das erwähnte Amtsenthebungsverfahren im letzten Jahr. Wie kam es denn dazu? There is a long history of corruption in Brazil. Okay, that's not a new thing for us, Brazil. Wir haben eine lange Geschichte der Korruption. Das ist für uns nichts Neues. Aber was die PT, die Arbeiterpartei, gemacht hat, war Geld von Staatsfirmen wie Petrobras anzunehmen, der brasilianischen staatlichen Ölfirma. Nicht nur von Petrobras, aber hauptsächlich von ihnen. Aber nicht, um sich als Individuen zu bereichern, sondern um andere Politikerinnen der Parteien der Mitte und der Rechten zu kaufen, damit sie die Regierung der PT unterstützen. Das war natürlich total naiv. Und nachdem es herauskam, kam es zur Amtsenthebung von Dilma. And after they were exposed, Dilma suffered this impeachment. Das war vor einem Jahr und seither versucht die PT-Regierung, Leute auf die Straße zu mobilisieren, um Neuwahlen zu erwirken. Auf der ersten Demo gegen Temer, nachdem diese Aufnahmen mit ihm herauskamen, waren einige Leute mit einem Banner, auf dem stand: Wählen ändert nichts, wir sind unregierbar. Und die Leute, die da waren, haben die Parteien gesehen und dann diese Leute und sie sind mit ihnen gelaufen. Denn es ist egal, wer an der Macht ist. Das System hat ein Problem und wenn du wirklich etwas ändern willst, dann zerstör es und bau etwas Neues auf. Das wollen wir sehen. Einen Vorschlag. Wenn du dieses System mit den Parteien und allem drum und dran beibehalten willst, dann erklär uns, wie du etwas ändern möchtest. PT war schon 12 Jahre an der Macht und hat nichts strukturell geändert. Auch die etablierten großen sozialen Bewegungen haben angefangen, sich in dieser Situation neu zu orientieren. Doch teilweise scheinen sie der PT nach wie vor zu folgen. So ist zum Beispiel die riesige MST, die Bewegung der landlosen LandarbeiterInnen, leider nach marxistisch-leninistischem Vorbild hierarchisch organisiert und die Führungsebene hält fest an der PT. Gleichzeitig lassen sich an der Basis der Bewegung jedoch schon länger andere Tendenzen erkennen. Die Bewegungen versuchen, ihre autonomen Kapazitäten zum Kampf und zur Selbstorganisation wiederzuerlangen. Aber wir fangen erst jetzt an zu beobachten, das fängt gerade erst an. Wenn die PT wieder an die Regierung kommt, wäre das ein Weg, diese Bemühungen der Bewegungen zur Selbstorganisation aufzuhalten. Aber gleichzeitig können wir den rechten Bewegungen keinen Fußbreit lassen, den sie bei ihrem Wahlsieg gewinnen würden. Damit ergibt sich eine Situation für die antiautoritären Bewegungen, in der auf der einen Seite die institutionalisierte Linke mit der Partei PT steht, welche bei Machtergreifung einerseits die großen sozialen Bewegungen wieder befrieden und geradezu ausschalten würde, gleichzeitig aber auch eine kapitalistische und repressive Entwicklungspolitik fährt, die vielleicht ein wenig humaner, zumindest für einen größeren Teil der Bevölkerung, wäre. Und auf der anderen Seite stehen die rechtskonservativen Parteien, die konzentrierte Macht der Medien und Konzerne, die das Land auf brutalste Weise ausschlachten bzw. entwickeln wollen. Was kann hier die Perspektive von Anarchistinnen und Antiautoritären sein? Für viele unserer Interviewpartnerinnen war das schwer zu beantworten. Einerseits, weil zum Zeitpunkt der Gespräche noch nicht klar war, ob Lula verurteilt wird, wie sich das auf die Wahl nächstes Jahr auswirken könnte, und weil auf der anderen Seite die Frage danach, wer die Staatsmacht innehat, weniger Bedeutung hat, da sich die Perspektive über die Selbstorganisation des Alltags auf lokaler Ebene hinaus aufgrund der widrigen Bedingungen kaum stellt. In unserem E-Mail-Interview mit Faxau Fictitious stoßen wir aber auf eine generelle Antwort. Das Schweigen der sozialen Bewegungen auf der Straße zu brechen, bewies, dass wir gegen die Regierung kämpfen können, sogar gegen eine linke Regierung. Aber diejenigen, die mehr davon profitierten, waren die Rechten, die Neuen sowie die Alten. Und die Parteien, die neue PolitikerInnen einbringen wollten, die die Leute wirklich repräsentieren, inspiriert durch Podemos und die Ginze-Emme-Bewegung in Spanien. Wir waren also effektiv darin, die Instrumente zu verbreiten, aber nicht darin, eine langfristige Perspektive zu bieten und die Motivation der Kämpfe zu erklären. Also geht es um mehr, als in sozialen Bewegungen die Prinzipien der horizontalen Entscheidungsmechanismen, der Autonomie und Föderalisierung sowie der direkten Aktion zu verbreiten. Bewegungen haben ihre Konjunkturen, Momente der Mobilisierung und Stärke, sind aber auch Repression und Reaktion ausgesetzt, sowie der Kooptierung. Die neue Rechte hat ihre eigenen Bewegungen initiiert, zuerst ohne Parteien, dann mit der Unterstützung der großen konservativen Parteien sowie nationalen wie internationalen Wirtschaftskartellen. 2015 brachten sie riesige Menschenmengen auf die Straße und bauten damit die soziale Basis für den Staatsstreich auf, welcher Dilma Rousseff von der PT rauswarf und es dem Vizepräsidenten erlaubte, eine neoliberale Offensive zu starten. Diese gefährdet die grundlegenden sozialen Errungenschaften des 20. Jahrhunderts, wie die öffentliche Bildung, das Gesundheitssystem und ArbeitnehmerInnenrechte. Das Problem ist also nicht, dass Bewegungen ihre Konjunktur haben und absterben, sondern wie wir es schaffen, stärker als unsere GegnerInnen aus dieser Entwicklung herauszukommen. Es geht also um konkrete Visionen, Alternativen, die auf Solidarität basieren. Das, was in den Favelas Brasiliens, der Notwendigkeit geschuldet, sowieso passiert, müsste auf eine gesamtgesellschaftliche Ebene gehoben werden. Denn schon lange organisieren sich AnarchistInnen in sozialen Zentren, Infoshops und Räumen der gegenseitigen Hilfe. Ob es um Bildung, Gesundheit, Kooperativen oder Kultur geht. Wir müssen lernen, mit einer langfristigen Perspektive zu denken. Jede europäische oder US-amerikanische Hauptstadt verfügt über mehr anarchistische soziale Zentren als ganz Brasilien. Wir brauchen diese Art der physischen Räume, um Orte zu haben, in denen wir unsere Inhalte und Fähigkeiten verbreiten können, auch über Generationen hinweg. Wir können nicht alle paar Jahre von Neuem Bewegungen starten, mit dem Eindruck, von Null anfangen zu müssen. Gleichzeitig brauchen wir ein stärkeres kollektives Verständnis von Solidarität zwischen den anarchistischen Bewegungen, Organisationen und Kollektiven. Die vorhandenen Spaltungen sind weiterhin ein Problem, besonders weil wir viel weniger sind als in vielen kleineren Ländern. Falls jetzt noch Fragen offen geblieben sind, dann schaut gerne in die kompletten Versionen der Interviews. Diese veröffentlichen wir gerade auf unserem Blog aradio.blogsport.de. Im Folgenden hören wir ein Interview mit Leuten aus dem Orga-Team des Los Geht's Camps. Ich sitze jetzt hier mit jemand vom Orga-Team des diesjährigen Los Geht's. Vielleicht magst du dich kurz vorstellen. Ja, hallo, ich bin der Marius aus der Villa Locomuna und bin eine von 10 Personen, die das diesjährige Los geht's vorbereitet haben. Los geht's, was ist das überhaupt? Das Los geht's ist ein Workshop-Camp, das die Comuia-Bewegung, das Comuia-Netzwerk seit 1998 meist alle 2 Jahre organisiert. Es geht hauptsächlich um 3 Aspekte. Der Untertitel verrät es schon. Es geht um Kommune, Treffen, Finden und Gründen. Dieses Los geht's findet auf dem Lebensbogen statt. Die neueste Kommune im Intercom-Netzwerk Region Kassel. Es ist die fünfte Kommune in dem Netzwerk der politischen Kommunen im Raum Kassel. Es ist auf dem Dörnberg bei Zierenberg. Ein großes Gelände, ein alter Landesjugendhof in der Nähe der Helfensteine. Ja, spannend. Kannst du uns konkret was dazu erzählen? Wie viele Leute kamen? Wie lange das Ganze ging? Genau, das Ganze ging von Donnerstag Nachmittag, früher Abend bis jetzt, also montags morgens. Wir bauen gerade ja gemeinsam ab. Insgesamt waren wir hier so 250 Menschen. Davon waren gut 50 Menschen aus dem Komuja-Netzwerk und hier als HelferInnen oder TeamerInnen für die Workshops, die die Kommune-Themen darstellen sollen. Mir ist aufgefallen, dass das sehr durchmischt war, Altersstruktur, Gender. Ja, das ist eine der schönen Sachen vom Losgeht's, eine der vielen schönen Sachen beim Losgeht's, die heterogene Struktur der Menschen. Es kommen viele junge Menschen, es kommen aber auch viele Menschen, die schon seit vielen Jahren auf der Suche sind oder es auch erst sehr spät in ihrem Leben merken, dass sie doch noch etwas ändern wollen. Und ja, auch kunterbunt durchmischt, genau, viele Menschen, die sich selbst als queer bezeichnen würden, viele Menschen, die sich als links, alternativ, radikal bezeichnen würden und auch viele verschiedene Bewegungen, was ein sehr, sehr buntes und interessantes Bild ergibt tatsächlich. Ja. Okay, und wie sahen eigentlich die Tage denn dann konkret aus? Und wie fanden die Leute, die hier eben noch nicht Teil von dem Komuja-Netzwerk waren, auch tatsächlich dann zu den anderen Leuten? Also eine Sache, die es jetzt zum zweiten Mal gibt und die wir sehr sinnvoll fanden, war das Bilden von Bezugsgruppen, in denen die Menschen gemeinsam vormittags, freitags, samstags und sonntags die vier Basisthemen des Komuja-Netzwerkes gemeinsam erfahren. Wir halten Gruppen von 16 Leuten für eine gute Größe mit jeweils zwei TeamerInnen, so dass die Workshops halt nicht zu klein und nicht zu groß sind. Es waren dann halt insgesamt 13 Bezugsgruppen. Und die vier Basisthemen sollte ich vielleicht auch noch erwähnen. Und zwar ist es Soziales und Kommunikation, Konsens, Kommune und Politik und natürlich gemeinsame Ökonomie. Also ich kann mir vorstellen, dass vielleicht mit den ersten drei Themen die meisten Leute was verbinden können. Was bedeutet in diesem Zusammenhang gemeinsame Ökonomie? Gemeinsame Ökonomie in ihren drei Unteraspekten Alltagsökonomie, Zeitökonomie und Vermögensökonomie bedeutet, dass wir gemeinsam wirtschaften, um die Unterschiede, die Differenzen zwischen uns, die Hierarchien, die es im Kapitalismus gibt, durch Einkommensunterschiede, durch verschiedene Level an Leistungsfähigkeit und Able-Sein existieren, dass wir diese Hierarchien im gemeinsamen Zusammenleben nicht abbilden, also versuchen, naja, ich nenne es mal angewandte Kapitalismuskritik im gemeinsamen Zusammenleben, denn wir wollen nicht Ungleiche an gedeckten Tischen sein. Okay, und dann gab es immer früh diese Bezugsgruppentreffen. Was fand dann nachmittags statt? Nachmittags, und das ist auch für mich eine der spannendsten Teile des Losgehts, ist traditionell die freie Workshop-Phase. Freitags, samstags und sonntags noch ein kleiner Slot, können alle Teilnehmenden, aber auch im Grunde alle Anwesenden, ob von der ausrichtenden Kommune, dem Lebensbogen oder vom Orga-Team oder den TeamerInnen, auch den Teilnehmenden, alle können einfach einen Workshop erdenken und ihn an die Workshop-Wand, an einen freien Slot. Es gab 6 Räume und 2 Zelte, die zur Verfügung standen. Das heißt, es konnten 8 Workshops gleichzeitig stattfinden in 2 aufeinanderfolgenden Phasen, was eine breite und bunte Vielfalt ermöglichte. Und dieses heterogene Publikum hat dann natürlich auch dafür gesorgt, dass es ein spannendes, abwechslungsreiches und auch wirklich sehr durchmischtes Workshop-Programm gegeben hat. Ich sage mal, von einem Critical Whiteness Workshop über gemeinsam Capoeira machen, über Kräuterkunde. Und ich habe einen Workshop zu Anarchismus und Kommune gehalten zum Beispiel. Ja, also es gab ja ein Orga-Team, wie du gesagt hast, aber viel wurde auch von den Leuten selbst geleistet, die hier waren. Wie wurde das organisiert und was betraf das? Ja, also zu zehnt hätten wir das ja unmöglich stemmen können. Also wir bezeichnen uns ja auch eigentlich nur als Vorbereitungsgruppe. Wir haben das geplant und vorbereitet. Die eigentliche Durchführung konnte nur durch den gemeinsamen Akt vieler helfender Hände geleistet werden. Es gab täglich 170 zu erledigende Tätigkeiten, die auch die 50 Menschen aus dem Kumuya-Netzwerk nicht alleine hätten stemmen können. Das bedeutet, wir haben von jedem Teilnehmenden erwartet, ungefähr einen Dienst pro Tag zu übernehmen, schnippeln, fürs Mittagessen die schmutzigen Teller zur Spülmaschine tragen, mal eine Toilette reinigen oder Klopapier nachlegen und die vielen Menschen, die schon früher angereist sind, um die Workshop-Zelte aufzubauen und die vielen Menschen, die jetzt noch da sind, um die Zelte wieder abzubauen. Genau, das war halt, es ist so der DIY-Charakter des Camps auch. Das war von Anfang an beim Losgeht so. Und wird auch hoffentlich immer so sein. Wir betrachten uns ja nicht als Dienstleister, die dieses Camp der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen, sondern es lebt tatsächlich von der Beteiligung aller Menschen, die hierher kommen und vermittelt auch dadurch auch einen Einblick, wie wir in den Kommunen auch organisiert sind. Da geht es ja auch über Selbstorganisation und freiwilliges Engagement und gemeinschaftliches Arbeiten. Ich meine, es ist ein großes Treffen. Ich kann mir vorstellen, dass nicht immer alles klappt. Gab es auch ein paar Sachen, wo ihr denkt, naja, das hätte ein bisschen besser laufen können? Ja, auf jeden Fall. Eine Sache, die leicht schief gegangen ist, ist, es reicht natürlich nicht, nur abzufragen, welche Allergien und Unverträglichkeiten es gibt. Der Schritt, dies an das Küchenteam weiterzuleiten, ist natürlich ebenso notwendig. Dies wurde leider in der Hektik untergegangen, sodass Personen mit Kreuzallergien, Unverträglichkeiten dann hier standen und sagten, sie können hier überhaupt nichts essen, aber sie haben es doch gesagt. Auch wurde es etwas versäumt. Zwar gab es die Kinderbetreuung während der Workshop-Zeiten, aber beim Anfangsplenum, gerade da, wo 250 Menschen in einem Raum waren, hätte eine Kinderbetreuung durchaus Sinn gemacht, weil aufgrund des Lautstärkepegels, ich glaube, die Menschen nicht so viel von diesem Anfangsplenum mitbekommen haben. Ein Mikrofon hätte aber auch schon geholfen. Da wurden wir dann auch noch drauf angesprochen. Vielleicht noch der Hinweis, was ganz gut geklappt war, auch weil ich da persönlich auch beteiligt war, war eine Awareness-Struktur, die sich jeden Tag getroffen hat, die jeden Tag eine Sprechstunde einberufen hat. Wir waren zu acht. Und da es hier mit dem Handyempfang auf dem Gelände schlecht bis gar nicht funktioniert, gab es eine Struktur aus Funkgeräten, mit denen Menschen SanitäterInnen die Technik und die Awareness-Menschen erreichen konnte. Das hat sehr gut geklappt, aber zum Glück wurden wir nicht oft benötigt. Es war ein sehr harmonisches Camp. Okay, dann um langsam zum Schluss zu kommen, was waren denn deine persönlichen Highlights bei diesem Treffen? Dass es ein sehr politisches Treffen war in meiner Bezugsgruppe, die ich mit einem Kommunaden aus dem Wendland zusammen gemacht habe, die den Schwerpunkt junge Menschen und Kommune hatte, interessierten sich sehr viele Leute, vor allen Dingen für das Thema Kommune und Politik. Und dann es gab 40 Menschen, die sich für den Anarchismus-Workshop interessierten. Es gab dann am nächsten Tag nochmal einen mit 30 Menschen zum Thema anarchistische Pädagogik. Es waren, glaube ich, viele Menschen beim Critical Whiteness-Workshop, aber auch beim Mittagessen und Abendessen haben sich viele Menschen über politische Themen, Utopien und ja, wie kann es weitergehen, unterhalten. Das gibt Mut für die Zukunft, dass es so viele Menschen gibt, die sich so grundlegende Fragen stellen und eine grundlegende Kritik auch haben und diese Menschen sich auch für Kommune interessieren. Wann findet das nächste Losgeht statt? Das nächste Losgeht findet, ich sage es jetzt einfach mal, 2019 statt. Es ist natürlich noch nicht geplant. Es gibt noch keinen Ort, aber ja, es gibt viele schöne Orte, an denen es stattfinden könnte. Ich freue mich auf jeden Fall und genau. Vielen Dank. Ich danke. Das vollständige Interview gibt es demnächst zusammen mit einem Interview zum Kumuya-Netzwerk auf unserem Blog zum Nachhören. aradio.blogsport.de. Quer. Quer. Queer. Quer. Quer. Queer. Queer. Quer. Quer gelesen. and now for something completely different. Nachrichten mal anders gelesen. Jetzt geht es wieder um die Frage, wo herrscht Anarchie, und die Antworten der deutschen Medien. Der Fall ist erledigt. Du bist hier nicht der Captain. Das ist hier keiner. Hier herrscht Anarchie. Hallo und herzlich willkommen bei Wo herrscht Anarchie, unserer satirischen Presseschau. Letzten Monat herrschte die Anarchie besonders heftig. Und ihr könnt euch vorstellen, wo sie vor allem vorzufinden war. Ja, stimmt. Es war in Hamburg, zu Zeiten des G20. Damit war die Anarchie präsenter in der Bundesrepublik denn in Libyen oder im Jemen. Und zwar seit, ja, seit wann denn eigentlich? Ach ja, seit die BZ einen Kilometer Anarchie in der Rieger Straße in Berlin fand. Wir beginnen gleich mit dem G20 und springen mit dem Missy-Magazin gleich rein in den Bürgerkrieg an der Schanze. Oder wie wir in der Liste von, Zitat, 10 Dingen, die über G20 gesagt wurden und die die Ereignisse verzerren, erfahren, doch nicht in einem Bürgerkrieg. Zitat, die Schanze ist nicht Aleppo. Dieser absurde Vergleich wurde mehrmals auf Twitter gezogen und ist überhöht und respektlos. Hier in der Schanze sterben keine Menschen, es wird auch nicht Giftgas gestreut und außer denen, die in die Schlacht involviert sind, ist niemand gefährdet. Zitat Ende. Und es geht erstaunlich weiter, weshalb wir das ungekürzt zitieren. Auf dem Schulterblatt herrscht keine Anarchie, sondern Chaos. Anarchie bedeutet, frei von Herrschaft miteinander zu leben, auf Grundlage von Solidarität und Respekt. Ein Zustand, in dem Läden willkürlich geplündert werden, ist rechtswidrig und chaotisch. Ein Raum, in dem die Polizei mit Spezialeinheiten und Sturmgewehren gegen Randalierer und Zivilistinnen vorgeht, gewaltvoll. Anarchie ist, wenn während G20 keine Autos mehr auf den Straßen fahren und alle RadfahrerInnen auf fünfspurigen Wegen nicht mehr auf die Verkehrsregeln achten, weil genug Platz für alle da ist und es auf Grundlage von gegenseitiger Rücksicht zu keinen Unfällen kommt, auch ohne Polizist, der den Verkehr regelt. Nun, Enteignungen, auch spontane, finden wir wirklich nicht so schlimm, aber es geht ja schon mal gut los. Ebenfalls um den G20 geht es auch im Spiegel. Der trägt relativ selten zu unserer alternativen Presseschau bei, dieses Mal aber umso direkter. Nicht alles, was brennt, ist Anarchie. So lautet der Titel dieses Artikels, in dem es um die Begrifflichkeit der Anarchie und ihre Verwendung im Zusammenhang mit dem G20 geht. Zitat: Anarchie ist ein Zustand der Herrschaftslosigkeit. Nur wenn man glaubt, dass Herrschaft von oben nach unten die einzig mögliche Ordnung ist, ist Anarchie Unordnung. Ansonsten ist es eine ziemlich klare, auf Abmachungen beruhende Sache. Zitat Ende. An der Stelle brauchen wir nichts weiter hinzuzufügen. Auch unsere allseits beliebte Neue Züricher Zeitung widmet sich in einem langen Artikel dem Konzept der Anarchie. Unter dem Titel Brexit und Anarchie geht es um die wechselvolle Geschichte Großbritanniens. Da heißt es zunächst über den Staat und seine Grundlagen: Das britische Staatswesen ruht demnach auf dem nüchternen Wissen um seine Gefährdung. Man weiß, wie prekär die sozialen Verhältnisse sind und macht sich keine Illusionen über die stets lauernde Anarchie. Dann gibt es auch großartige Einsichten wie die folgende: Die tiefen Zerwürfnisse, die sozialen Gegensätze, die Armut sieht jeder. Doch gibt es keinen ernsthaften Versuch, die heutige Krise zu lösen. Seit dem sinnlos unnötigen Plebiszit, das gegen jede verfassungsmäßige Regel verstieß, haben Institutionen und Politik in Britannien an Glaubwürdigkeit eingebüßt. Die Anarchie bricht durch. Wie oft in der Geschichte trägt in erster Linie die Regierung die Verantwortung dafür. Zitat Ende. Die Regierungen bauen sich ihr eigenes Grab. Das nehmen wir durchaus auch an. Hoffen jedoch, dass sie großen Erfolg dabei haben. Einer der wichtigsten Machtinstrumente von Regierungen ist ja die Verfügbarkeit und Kontrolle über das Leben jeder einzelnen Person im Staat. Maßgeblich beruht diese Kontrolle auf den Daten, darunter ganz wichtig die Steuerdaten. Diese wollen natürlich geschützt werden. Das Hamburger Abendblatt berichtet über zwei Rechenzentren in Norddeutschland. Zitat: Hoher Besuch in Norderstedts Hochsicherheitstrakt. 12 Meter unter der Erde, wo von 150 Kameras und Sicherheitspersonal die Steuerdaten von 18 Millionen Bundesbürgern und Behördendaten von 6 Bundesländern gespeichert sind, stand am Dienstagnachmittag der jetzt auch für Digitalisierung zuständige Minister Robert Habeck vor den Kameras. Zitat Ende. Das zweite Rechenzentrum dient der Redundanz, der Ausfallsicherheit. Doch was, wenn auch dieses kaputt geht? Wenn beide Rechenzentren kaputt gehen, sind alle Daten weg. Dann herrscht Anarchie in Schleswig-Holstein, sagte Habeck. Das klingt gar nicht mal so unrealistisch. Es gäbe wirklich sehr viel zu berichten vom Juli. Scheinbar dem Monat der Anarchie. Ist ja wahrscheinlich nicht von ungefähr, dass mit dem Titel von Enzensbergers Buch »Der kurze Sommer der Anarchie«. Wenn der Sommer halt kurz ist, dann herrscht die Anarchie nur kurz. Aber dafür umso heftiger. Wir kommen nach Nürnberg, mittlerweile landesweit bekannt als Ort erfolgreich verhinderter Abschiebungen. Uns geht es um die sogenannte Nürnberger Linie der lokalen Behörden und sind gespannt, inwiefern sich diese etwa von der Berliner Linie unterscheidet. Bei PULS, dem jungen Programm im Bayerischen Rundfunk, erfahren wir Folgendes. Wer mit offenen Augen durch Nürnberg läuft, der sieht schnell, hier herrscht Anarchie. Zumindest, wenn es um die Auswahl von Fahrradständern, Bänken und Papierkörben geht. Zitat Ende. Doch die Nürnberger Linie ist explizit gegen diese Stadtmöbel-Anarchie gerichtet. Weiter heißt es, es soll jeder Stadtteil seine eigene Corporate Identity bekommen und mit Nutzgegenständen ausgestattet werden, die zum jeweiligen Flair passen. Oh weh, PULS versucht gleich, uns zu beruhigen. Zitat, Freunde der Anarchie müssen nicht gleich in Panik verfallen. Die Nürnberger Stadtteil Corporate Identity funktioniert nach dem Prinzip, aufmöbeln ja, aber immer schön mit der Ruhe. Zitat Ende. Ach so, immer mit der Ruhe. Nee, Leute, da habt ihr euch geschnitten. Anarchie ist eben auch immer Aufruhr. Stadtmöbel zu Barrikaden. Auch diesen Monat hören wir wieder von einem Beispiel alltäglicher Solidarität. Allein machen sie dich ein. Kurzreportagen zu Solidarität im Alltag. Eine Geschichte, in der ich Solidarität erfahren habe und ein guter Bekannter auch. Das war im Zusammenhang von einem Gender-Seminar an der Hochschule. In dem Gender-Seminar war ich selber nicht, aber der gute Freund von mir, der schwul ist, das auch alle wissen. Und in dem Seminar wurde sich sehr homophob geäußert von ein, zwei Personen. Und das Schlimme dran war auch noch, dass niemand eingeschritten ist, auch nicht die Dozentin. Es blieb einfach so stehen. Daraufhin war die Person sehr aufgewühlt, die Betroffene, und hat sich an mehrere Personen gewendet in ihrem Studi-Zusammenhang, von denen sie wusste, dass sie da sensibel sind und von denen sie sich Unterstützung holen kann. Und daraufhin ist wie so ein kleiner Unterstützungskreis entstanden. Und die betroffene Person hat gesagt, was sie sich wünscht. Also wir haben alle möglichen Lösungsvorschläge unterbreitet und wie auch immer. Geendet hat es dann, dass sie sich dafür entschieden hat, die betroffene Person, dass wir die Professorin ansprechen, die für das Gender-Modul verantwortlich ist. Und die hat es dann an die Dozentin weitergegeben, in der diese verbale Gewalt stattgefunden hat. Also erstmal wurden die Dozentin in dem Gender-Seminar im Modul sensibilisiert. Sie hat gemeint, das macht sie an alle nochmal, weil das wichtig ist. Und der komplette Semesterjahrgang wurde auch sensibilisiert, weil eben daraufhin viele Gespräche stattfanden, auf Wunsch von der betroffenen Person. Danach hat es abgenommen. Wenn ihr uns eure Erfahrungen mitteilen wollt, könnt ihr das gerne machen. Zum Beispiel per E-Mail an aradio-berlin@riseup.net. Kommen wir zu unserem Linktipp. Hier geht es um eine neue Website. Unsere Freunde von The Final Straw haben dazu ein Interview geführt, das wir hier zum Teil übersetzt haben. Diesen Monat möchten wir euch die Website für eine revolutionäre abolitionistische Bewegung revolutionaryabolition.org vorstellen. To those seeking freedom. To those committed to abolishing slavery. To those who want liberation for all. We announce the formation of the revolutionary abolitionist movement. Wie schon der Begriff Abolitionismus im Homepage-Titel vermuten lässt, bezieht sich die Bewegung verbal, aber auch methodisch auf emanzipatorische Widerstandskämpfe vor und während des amerikanischen Bürgerkriegs von 1861 bis 65. Das Herzstück der Website ist ein 45-seitiges Pamphlet, das als PDF heruntergeladen werden kann. Sein Titel lautet »Burn down the American plantation«, »Brenn die amerikanische Plantage nieder«, und nimmt damit Bezug auf die Plantagenbesitzer, die die Gesellschaft bis wann eigentlich dominiert haben. Der Aufruf für eine revolutionäre, abolitionistische Bewegung, so der Untertitel, gibt die Antwort. Die Geschichte wiederholt sich und so holen sich Unterdrücker ihre Macht immer wieder zurück. Im Gespräch mit unseren FreundInnen von The Final Straw erklären zwei der AutorInnen diese und weitere Kernaussagen ihres Textes. Es gibt ein paar grundlegende, allumfassende Punkte, die wir versucht haben, dem Text ein für alle Mal klarzustellen. Einer ist, dass der Bürgerkrieg niemals beigelegt wurde. Er dauert an und im Prozess während der Rekonstruktionsphase, in der es eine Konterrevolution gab, wurden all die Dinge generiert, die die Sklaverei fundiert haben. Das alles ist wieder Realität geworden. Später wurde dies durch den industriellen Gefängniskomplex gefestigt. Also hast du im Verlauf des 20. Jahrhunderts Schwarze wieder in Ketten, genauso wie im 19. Jahrhundert. Das heißt, wir argumentieren, dass die Sklaverei nie wirklich abgeschafft, sondern in den USA lediglich transformiert wurde. Wir wenden uns auch weiteren Inhalten zu. Zum Beispiel, dass wir das Gefühl haben, dass die revolutionären Bewegungen in den USA Proteste hinter sich lassen müssen und zu einer revolutionären Widerstandsbewegung werden müssen. Und dafür ziehen wir die Black Liberation Army als Beispiel heran. Im Spalt zwischen den sichtbaren und den Untergrundorganisationen, von der Black Panther Party zur Black Liberation Army. Ja, also ich denke, was wir vorschlagen, ist, die Kontinuität des 19. Jahrhunderts aufzugreifen, indem wir das, was wir jetzt tun, als neue Underground Railroad begreifen. Die Idee ist, dass es eine Menge Leute gibt, die eingesperrt sind oder potenziell eingesperrt werden könnten, entweder von der ICE-Polizei oder im Kontext des industriellen Gefängniskomplexes oder in verschiedenen anderen Situationen. Und wenn all diese anarchistischen Gruppen, die aus ihren verschiedenen Ecken kommen, dabei mitmachen, wenn sie das, was sie tun, als Underground Railroad verorten, bauen sie gleichzeitig informelle oder horizontale Netzwerke außerhalb der staatlichen Institutionen auf, die das Potenzial haben, sich zu Selbstorganisierungsstrukturen zu entwickeln. Das ist es also, was wir als konzeptuellen und praktischen Rahmen für unsere aktuellen Aktivitäten vorschlagen. An dieser Stelle erlauben wir uns einen kleinen Vermerk. Mit ICE ist die im Zuge des Homeland Security Acts von 2002 geschaffene Polizei- und Zollbehörde US Immigration and Customs Enforcement gemeint. Sie soll sich um Angelegenheiten der sogenannten nationalen Grenz-, Wirtschafts-, Transport- und Infrastruktursicherheit kümmern. Zurück zum Interview. Und noch eine letzte Sache. Wir nutzen das revolutionäre Rojava als Paradigma für Revolutionen im 21. Jahrhundert, weil sie antistaatlich und feministisch ist. Und eine Sache ist auch noch wichtig, nämlich, dass es nicht eine Revolution für Arbeiterinnen ist, sondern für alle. Wir denken, das können wir auch über die Black Liberation Kämpfe in den USA sagen. Die Wahl von Trump erscheint mit Blick auf die letzten 200 bis 300 Jahre dann auch als logische Fortführung der US-amerikanischen Geschichte. I don't know if we detail this too well in the text, but ich weiß nicht, ob wir das detailliert genug im Text beleuchten, aber es scheint, dass es zu jeder Zeit Widerstand gegen die rassistische Gesellschaft gab, speziell von Schwarzen, weil das Land in sehr fundamentaler Ablehnung gegen Schwarze verwurzelt ist. Ein Autor, Frank Wildersen, spricht über dieses Phänomen auf der Welt insgesamt und speziell in den USA sehr offen. Jedes Mal, wenn eine Freiheitssuche beginnt, gibt es eine riesige Gegenreaktion, die zeigt, dass der Kern des Landes rassistisch ist. Du hast zum Beispiel den Bürgerkrieg, in dem Menschen das Land über den Abgrund gebracht haben, und dann hast du die Rekonstruktionsphase, die als eine der progressivsten Perioden der US-Geschichte gilt, wo es überall diese sozialen Krankenhäuser gab, öffentliche Schulen errichtet wurden. Armen, weißen und schwarzen Leuten im Süden begann es besser zu gehen. Und dann kam diese riesige Gegenreaktion und die Klanerhebung, und sie schufen Dinge wie Black Codes. Wir unterbrechen für eine weitere Bemerkung. Die Black Codes waren eine Ansammlung von Gesetzen, die in den Südstaaten auch nach dem Bürgerkrieg die Diskriminierung von ehemaligen SklavInnen weiterhin legalisierten. Und einige Reden des angesprochenen Autors Frank Wildersen sind bei YouTube veröffentlicht. Und damit nochmals zurück zum Interview. The Vice President Vizepräsident Andrew Johnson läuft den Kriegspfad des Landes ab und versucht der Klasse der Plantagenbesitzer alle ihre Macht zurückzugeben. Daher stammen große Rückschläge, nachhaltige Rückschläge, bis die Bürgerrechtsbewegung aufkommt. Aus der Bürgerrechtsbewegung kommt auch Malcolm X hervor und die Black Panthers und die Black Liberation Army und sie versuchen wieder, das Land über den Abgrund zu hieven und Freiheit für Schwarze zu erlangen. Und als Antwort bekommst du Nixon, eine Flut von Drogen in der schwarzen Community und du bekommst Reagan. Und dann hast du eben wieder eine große Gegenrevolution gegen diesen Prozess. Und um schnell noch den Bogen zu heute zu spannen, da hast du die Black Lives Matter Bewegung. Du hast Obama. Okay, fuck Obama. Aber damit wollten einige Leute im Land einfach nicht klarkommen. Sie denken, oh mein Gott, ein Schwarzer ist an der Spitze der Macht. Weißt du, das können wir einfach nicht zulassen. Und dann bekommst du den unzuverlässigsten, ignorantesten Präsidenten der US-amerikanischen Geschichte. Und das wirft dich dahin zurück, wo du gestartet bist. Und diesem Trend, bei dem es immer nur vor und zurück geht. Wir denken also nicht, dass es eine Überraschung war, dass Trump kam. Es ist einfach der Standard der Geschichte. Nur ist in dieser Periode die Welt so instabil, dass es vielleicht gefährlicher ist als normalerweise. Hier und auch in der Welt als Ganzes. Trotzdem ist Aufgeben und auf die große Katastrophe warten keine Option. Die revolutionären AbolitionistInnen setzen auf eine kraftvolle Organisierung des Widerstandes, bevor es zu spät ist. Die Grundpfeiler dessen sind ein sicheres emanzipatorisches Fundament und das Verständnis der Notwendigkeit militanter Selbstverteidigung. Mit Militanz ist hier durchaus auch das Einsetzen von Waffen gemeint. In einem eigenen Unterkapitel wird dann auch erklärt, warum eine Bewaffnung unumgänglich ist. Insgesamt kommt es den AbolitionistInnen aber auf weitaus mehr an, vor allem auf das Schaffen eines solidarischen Netzwerks. Als kurzfristige Schritte, um dieses aufzubauen und den Unterdrückungsstrukturen etwas entgegenzuhalten, nennen sie jenen, die aus ihrer Gefangenschaft fliehen, Materialien und Ressourcen zur Verfügung stellen, Menschen helfen, Grenzen zu überqueren, dabei helfen, ein Netzwerk von sicheren Unterkünften aufzubauen, Infrastruktur, die für unterdrückerische Zwecke genutzt wird, demontieren, einen Pool, in dem Geld für Kautionen gesammelt wird, aufbauen, eine Schnelleingreiftruppe aus NachbarInnen einrichten, um so Eisfestnahmen zu verhindern, und helfen, Nachbarschaftsverteidigungseinheiten gegen Hassattacken und Polizeigewalt zu trainieren. Ihr langfristiges Engagement nennen die revolutionären AbolitionistInnen Operationsprinzipien, welche da wären: Solidarität mit allen unterdrückten Bevölkerungsgruppen zeigen, andere revolutionäre antistaatliche politische Organisationen unterstützen, andere dazu ermutigen, sich eine breite Palette an Taktiken anzueignen, die auf direkter Aktion und gegenseitiger Hilfe beruhen. Ihre KämpferInnen unterstützen, politische Gefangene unterstützen und Schaffung von Sicherheit durch einen hohen Grad an Subversion. Neben dem Text bietet die Homepage einen noch ausbaubaren Newsbereich und Kontaktformulare, über die auch explizit Hilfe beim Aufbau einer Gruppe, die sich der Bewegung anschließen möchte, angefordert werden kann. Hierbei sollte wohl der Wunsch der Betreiberinnen nach möglichst großer Anonymität beachtet werden. Um das Revolutionary Abolitionist Movement oder kurz RAM finanziell zu unterstützen, könnt ihr euch mit ein wenig Merchandise eindecken. Da gibt es das Buch zum Text mit handbemaltem Cover oder eine Flagge mit dem Logo des RAM, einem brennenden roten Stern. Ein solidarischer Akt könnte aus unserer Sicht auch sein, Burn Down the American Plantation in andere Sprachen zu übersetzen und zu veröffentlichen, was unseres Wissens noch nicht geschehen ist. The Final Straw ist übrigens eine wöchentliche anarchistische Radiosendung aus Asheville, North Carolina. Wir empfehlen sie euch wärmstens, denn alle Sendungen werden auch als Podcast angeboten unter thefinalstraw.noblogs.org. Das war's für diesen Monat. Wir hören uns spätestens im nächsten wieder. Derweil findet ihr auf unserem Blog aradio.blogsport.de weitere Veröffentlichungen unsererseits. Und wenn ihr uns etwas mitteilen möchtet, könnt ihr das gerne tun per E-Mail unter aradio-berlin@riseup.net oder über Twitter an den Account @aradio_berlin. Wir freuen uns über eure Ideen und Meinungen. Falls ihr nicht jetzt schon in der Sonne seid, dann wird's aber Zeit. Bis bald. Una vez hecho el control, ven, en cara no te encara, en la testa, y esta pera la festa.